In allen Leben ist dabei die Rede. Die DDR habe die Bundesregierung, so heißt es, im Zusammenhang mit der Massenausreise aus Ungarn vor diesem Schritt gewarnt und Vorschläge zur Lösung dieses Problems unterbreitet. Dennoch sei in einer Nacht- und Nebelaktion damit begonnen worden, diese Menschen illegal in die Bundesrepublik zu verbringen. Diese Aktion sei langfristig geplant und sorgfältig organisiert worden, so der Kommentator, und werde mit größtem propagandistischen Aufwand betrieben. Bei alledem handelte es sich, so das Resümee, um einen Kreuzzug des Imperialismus gegen den sozialistischen deutschen Staat, wobei Menschen als Objekte von Revanchismus und Chauvinismus missbraucht würden. Der Zeitpunkt dieser Aktion sei nicht zufällig gewählt. Sie wurde am Vorabend des 40. Jahrestages der DDR inszeniert. Hier wirken die Gesetze des Klassenkampfes unbarmherzig. Nicht jeder hält diesen Anforderungen und Belastungen stand und verlässt sein Vaterland unter der psychologischen Kriegsführung des Gegners. Von einer schweren, generalstabsmäßig organisierten Provokation spricht der Bonner Korrespondent des DDR-Fernsehens Olaf Dietze in einem weiteren Beitrag zu diesem Thema, wobei er sich einer besonders martialischen Sprache bedient. Bayerische Regierungsstellen teilten mit, man habe sich seit längerem im Zusammenwirken mit den verschiedensten Bundesbehörden systematisch auf den Tag X vorbereitet. Die Einsatzpläne dafür lagen lückenlos vor. Zum Szenario gehörten heute, um die schwere Provokation gegen die DDR auch öffentlich hochzuputschen, ganze Bataillone westlicher Reporter und Kamerateams. Unter der Leitung von hohen Beamten des Bonner Innenministeriums waren beim Bundesgrenzschutzkommando Süd ein Sonderstab für den Tag X gegründet worden, der nach eigenen Angaben seit Tagen rund um die Uhr tagte. Die aus Ungarn ausgereisten DDR-Bürger, so will Dietze festgestellt haben, seien in der Bundesrepublik nicht willkommen. In der bayerischen Bevölkerung herrschten Ablehnung und Empörung über die mit dieser Kampagne verbundene Heuchelei. Sehr bald schon trete Ernüchterung unter den abgeworbenen DDR-Bürgern ein bei der Suche nach Arbeit und Wohnung. Dies hindert den Korrespondenten freilich nicht, Bonner Politiker und Zeitungen zu zitieren, wonach die jungen Menschen aus der DDR in der Bundesrepublik als Lebenselixier begrüßt würden, um das wirtschaftliche Wachstum und die Altersrenten zu sichern. Die UdSSR übrigens hat sich unterdessen in einer TASS-Erklärung an die Seite der DDR gestellt. Medien der Bundesrepublik stifteten die DDR-Bevölkerung zu ungesetzlichen Handlungen an, während offizielle Vertretungen der Bundesrepublik im Ausland diesen Personen unter Verletzung der Normen des Völkerrechts Zuflucht gewährten und sie mit westdeutschen Dokumenten ausstatteten. Unterdessen sind von Bonner Spitzenpolitikern die Übersiedler aus der DDR willkommen geheißen worden. Mit dem Dank an Ungarn ist der Appell an die Bundesbürger verbunden worden, die Deutschen aus der DDR vorurteilsfrei aufzunehmen. Verehrte Zuschauer, hier noch einmal Meldungen der heute Redaktion. Der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow hat sich in einer Fernsehansprache an die Bevölkerung gewandt und Probleme im Reformprozess der Perestroika eingestanden. Gleichzeitig kündigte Gorbatschow unpopuläre Maßnahmen zur Überwindung der wirtschaftlichen Krise an. Außerdem werde sich das Zentralkomitee in Kürze mit der Nationalitätenfrage beschäftigen und grundsätzliche Entscheidungen treffen. Gorbatschow kritisierte konservative und radikale Kräfte, die sein Reformprogramm gefährden wollten. Zuvor hatten hohe Politiker Gorbatschows Kurs kritisiert. Der radikale sowjetische Reformpolitiker Jelzin erklärte in einem Interview der Washington Post, der Lebensstandard in der Sowjetunion habe sich auch nach 4 Jahren Perestroika nicht verbessert. Gorbatschows Popularität sei erheblich gesunken. Dagegen verlangte der führende Reformgegner Ligatschow in der Pravda eine härtere Gangart der Parteiführung. Die Perestroika werde scheitern, sollte die Einheit der kommunistischen Partei nicht gestärkt werden. Ligatschow warnte auch vor einer Auflösung der Sowjetunion durch ethnische Konflikte. Verschaukelt! Wir sind unmündig. Der DDR-Anwalt Vogel hatte die Gespräche mit den Flüchtlingen in der Botschaft kurz nach 12 aufgenommen. Schon bald wurde klar, dass er nicht mehr anbot als vor kurzem in Ost-Berlin. Straffreiheit bei Rückkehr in die DDR, Erhalt des Arbeitsplatzes und rechtlichen Beistand beim Stellen neuer Ausreiseanträge. Etwas mehr als die Hälfte der DDR-Flüchtlinge ging auf dieses Angebot ein und verließ die Botschaft. Manche weinten, sie stiegen in bereitstehende Busse oder in ihre Privatfahrzeuge. In rascher Fahrt ging es von Prag in Richtung DDR. Ich weiß, wovon ich rede, wenn ich Ihnen sage, dass ich nichts sage. Wir trafen heute in Prag auch einen jungen Mann aus der DDR, der nicht in die Bundesrepublik gehen will. Ich gehe nicht rüber, nein. Ja? Das heißt, ich bin auch dafür, bei uns zu bleiben. Aber die Darstellung ist, wie sie bei uns in den Zeitungen und in den Medien kommt, von den Leuten lange nicht so aufgenommen. Das heißt, die Leute sehen das eher so, dass man mal fragen müsste, warum so viele in die Bundesrepublik wollen. Die es bis Ungarn geschafft haben, sind auch heute wieder weitergereist über Österreich in die Bundesrepublik. Oder durch Neue Deutschland, in jedem Fall durch anonyme Verlautbarungen in der Parteipresse. Da trifft es sich ganz gut, dass ein Spitzenfunktionär, Mitglied des Politbüros der SED und des Staatsrates, nämlich der FDGB-Vorsitzende Harry Tisch, heute zu einem lange verabredeten Besuch in die Bundesrepublik kam, als Gast des DGB-Chefs Ernst Breit. Eine gute Gelegenheit, so sollte man meinen, zu erklären, was mit wenigen Ausnahmen für die ganze Welt offenbar unerklärlich ist, nämlich das Beharren auf einer Politik, die sich jeden Tag aufs Neue ad absurdum führt. Hier nun, was der große FDGB-Vorsitzende nach der Ankunft auf dem Frankfurter Flughafen zur Lage in der DDR zu sagen hatte. Herr Tisch, haben Sie die Absicht, auch mit jungen Leuten, die jetzt in die Bundesrepublik gekommen sind, zu sprechen? Sprechen Sie doch damit. Sie hatten doch Möglichkeiten, mit mir in der DDR zu sprechen. Ja. Sie haben sie doch in Ihre Obhutspflicht genommen, dann sprechen Sie doch mit ihnen. Ja. Was habe ich mit diesen Leuten zu reden? Die sind doch raus aus der DDR. Und Sie haben die Obhutspflicht für die übernommen. Sie meinen, Sie können das, Sie dürfen das. Dann sprechen Sie mit denen. Sie können es auch gut. Herr Tisch, Sie sind aber doch sprechen. Herr Tisch, Sie sind ja auch Politbüro-Mitglied. Sie sind ja auch Mitglied des Staatsrates. Machen Sie, ja, ich bin vieles, sicherlich. Machen Sie sich denn Gedanken über die Unzufriedenheit der Werktätigen in der DDR? Wissen Sie, wir machen uns über alles Gedanken. Über die Zufriedenheit der DDR-Bürger, über die Probleme, die wir in unserem Lande haben bei der Gestaltung des Sozialismus. Wir schreiten unseren Weg, wie sagt man, in Ruhe und Zuversicht, trotz aller, wie soll ich sagen, Aggressivitäten, trotz aller Aufputschung der Gefühle, die es gegenwärtig gibt, werden Sie uns an unserem Weg nicht behindern. Die Frage, die Sie jetzt gestellt haben, stellen Sie die weiter, mit denen Sie das bisher besprochen haben. Die Schlammschlacht können Sie dort weiterführen, wo das bisher geschehen ist, nicht mit mir. Dass der Ton dann nicht ganz sauber war, werden Sie bemerkt haben. Zu einem Teil lag das im Flugverkehr in Frankfurt. Mit der Fluchtbewegung aus Ungarn tut sich auch die sowjetische Regierung schwer. Die DDR-Führung in ihrer Not allein zu lassen, dazu kann sie sich offenbar nicht entschließen. Aber am real existierenden Sozialismus drüben Kritik zu üben, das will sie auch nicht. Nur der erklärte Gorbatschow-Gegner Ligatschow hat heute am ersten Tag seines Besuchs in Ost-Berlin kräftig auf die Bundesregierung geschimpft. Aber das sollte er angeblich gar nicht, weil seine Reise mit der Krise in der DDR nichts zu tun habe, sondern nur mit neuen Entwicklungen auf dem Gebiet der Landwirtschaft. So erklärte man das heute in Moskau. Von dort Gerd Ruge. Im sowjetischen Außenministerium hält sich der Sprecher an die gedruckte Erklärung der Nachrichtenagentur TASS, die den moralischen Zeigefinger erhob. In der Bundesrepublik würden DDR-Bürger zum Ausreisen aufgehetzt. Das sei nicht gut für die neue Politik der Gemeinsamkeit. Es verletze die Normen des internationalen Rechts, wenn DDR-Bürgern westdeutsche Pässe gegeben würden, sagt er. Und dann fügt er hinzu, was er als nützliche Auskunft für Journalisten deklariert, die sich mit dem Thema beschäftigen. Man dürfe nicht übersehen, dass die Zahl der ausreisenden DDR-Bürger beständig gewachsen sei. Im vorigen Jahr seien es 50.000 Menschen gewesen, was für ein Land dieser Größe nicht wenig sei. Gerasimov bezeichnete die Entscheidung Ungarns, die DDR-Bürger nach Westen ausreisen zu lassen, als einen sehr ungewöhnlichen und unerwarteten Schritt. Aber weiter ging er nicht in der Kritik. Bestenfalls schien dies eine sehr verdeckte Stellungnahme, so als wollen wir es laufen lassen oder als wäre noch keine Entscheidung gefallen. Die Journalisten wollen das genau wissen. Er habe doch wohl nicht Stellung genommen zu diesen Entwicklungen, fragen sie. Vielleicht haben Sie nicht ganz zugehört, sagt der Sprecher des Außenministeriums. Ich sagte, Ungarn habe einen ungewöhnlichen Schritt unternommen, das habe ich doch gesagt. Ist das kein Kommentar? Weitere Fragen? Ja, warum denn das Politbüro-Mitglied Ligatschow in der DDR sei? Was die Reise des Genossen Ligatschow in die DDR angeht, diese Reise war schon lange geplant. Sie gehört zu den Reisen, die im Rahmen der Beziehungen zwischen den Parteien stattfinden. Ligatschow wird dort Verhandlungen führen über die Zusammenarbeit beider Parteien und er wird sich über die Erfolge der Landwirtschaft in der DDR informieren. Lachen im Saal. Aber dann in der Tagesschau des Sowjetfernsehens, das Gebäude des Zentralkomitees der SED in Ostberlin von außen. Im Saal findet das erste Gespräch mit Ligatschow statt. Und der sowjetische Fernsehsprecher sagt, sie reden über die Zusammenarbeit der Landwirtschaft und Ligatschow informiert die SED-Kollegen über die Perestroika. Mit dem, was durch die Massenflucht aus der DDR in Bewegung geraten ist, beschäftigt sich auch der Kommentar. Wenn das Wort von der Abstimmung mit den Füßen jemals seine Berechtigung hatte, dann heute. Und wenn jemals eine Regierung des sogenannten Ostblocks einer anderen öffentlich mitteilte, was sie wirklich von ihr hält, so die ungarische ebenfalls heute. Gestern hatte die Regierung in Ostberlin Ungarn vorgeworfen, es betreibe organisierten Menschenhandel. Heute hieß es dazu in Budapest schlicht und treffend, Formulierungen dieser Art seien nicht üblich im Verkehr zwischen zivilisierten Nationen. In der Tat, die offenbar handlungsunfähige DDR-Führung gerät immer mehr in Panik. Wie anders ließe sich erklären, dass sie zur Charakterisierung der Fluchtwelle sogar einen Begriff aus der Nazi-Propaganda verwendet und von einer Nacht- und Nebelaktion spricht. Die Haltung der übrigen Ostblockstaaten ist unterschiedlich. Polen lobte ausdrücklich die Haltung der ungarischen Regierung. Prag kritisierte zwar Ungarn, druckte aber immerhin auch die Stellungnahme des ungarischen Außenministers. Und Moskau hält sich vergleichsweise zurück. Dabei hätte auch Moskau allen Grund zur Besorgnis. Denn was, wenn auch die Sowjetbürger die Öffnung der Grenzen fordern und dann etwa Zehntausende von Balten nach Finnland abhauen? Doch in der Sowjetunion haben die Menschen noch eine Hoffnung auf Perestroika. Und eben diese Hoffnung gibt es in der DDR nicht. Fast 40% der Umsiedler, so hat es vorhin das Magazin Kontraste berichtet, wären in der DDR geblieben, würde es dort eine Hoffnung auf politische Reformen geben. Doch solange es diese Hoffnung nicht gibt, wird der Drang, das Land zu verlassen, nicht abnehmen. An dieser Stelle noch ein anderer Gedanke. Bei aller Freude darüber, dass in diesen Tagen so viele DDR-Bürger die Möglichkeit haben, das Land zu verlassen, sollten wir nicht vergessen, dass tagtäglich auch Menschen aus vielen anderen Teilen der Welt zu uns kommen und um Hilfe bitten. Menschen, die nicht selten sogar in ihrer nackten physischen Existenz bedroht sind. Auch sie haben ein Recht auf menschenwürdiges Leben, auf ein Leben in Würde. Denn in Bezug auf die Menschenwürde macht weder das Grundgesetz noch das Gebot der christlichen Nächstenliebe einen Unterschied zwischen Deutschen und anderen Menschen, sprich Ausländern. Ein Kommentar von Klaus Bednarz, Nachrichten nun, Wilhelm Wieben. Millionenkredite, jeweils eine halbe Milliarde Mark, werden Ungarn und die Sowjetunion am deutschen Kapitalmarkt aufnehmen. Die 500 Millionen Mark Anleihe der Sowjetischen Bank für Außenwirtschaft ist der dritte Kredit an die Sowjetunion. Ungarn hat mit einem Bankenkonsortium unter Führung der Bayerischen Landesbank sowie der Landesbank Stuttgart nach fast einjährigen Gesprächen das Kreditgeschäft über eine halbe Milliarde Mark vereinbart. Bundesfinanzminister Weigel sagte dazu in München, dies habe nichts mit der aktuellen politischen Situation zu tun. Ungarn erhalte bereits seit Jahren Kredite. Ebenso wie SED-Politbüro-Mitglied Kolikowski sprach Ligatschow von völkerrechtswidrigen Machenschaften. Beide bekräftigten die Souveränität der DDR und die Unverletzlichkeit ihrer Grenzen. In einem Bericht des sowjetischen Fernsehens wurde heute der Bundesregierung in Bonn vorgeworfen, sie wolle mit der Aufnahme der DDR-Flüchtlinge die Bedingungen für die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten und eine Spaltung der sozialistischen Gemeinschaft aufzuhalten. Mögen die Versuche des Gegners auch noch so angestrengt, seine Attacken gegen die sozialistische DDR noch so heftig sein. Ein Zurück zum Kapitalismus wird es nie und nimmer geben. Es gibt nur eine Ordnung, die der Zukunft gehört. Das ist die unsere, die sozialistische Ordnung. Im Übrigen habe sich der Klassengegner stets verrechnet und das politische und moralische Potenzial des Sozialismus seit jeher unterschätzt. Ergänzung nahtlos von noch einem Politbüromitglied, dem SED-Bezirkssekretär von Ost-Berlin Günter Schabowski, auf der so bezeichneten Westarbeiterkonferenz: Die DDR, laut Honecker versteht sich, sei die größte Errungenschaft der revolutionären deutschen Arbeiterbewegung. Also ohne Orientierung auf ihn, den Generalsekretär, scheint in der DDR tatsächlich vorerst kaum etwas zu gehen. Rolf Horst Rasch und die SED-Prominenz in Ost-Berlin. Willkommen, meine Damen und Herren. Horst Ehmke und seine reisefreudigen Genossen können ihre Koffer wieder auspacken. Die Frage, ob nun eine Delegation der SPD-Bundestagsfraktion in die DDR reisen soll oder nicht, ist heute unerwartet von anderer Seite als den Sozialdemokraten selbst beantwortet worden. Die DDR in Gestalt von Volkskammerpräsident Horst Sindermann hat die SPD-Abordnung drei Tage vor Beginn des geplanten Besuchs rau, aber herzlos ausgeladen. Vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen in der autonomen Republik Nagorno-Karabach findet heute in Baku eine Sondersitzung des Obersten Sowjets von Aserbaidschan statt. Die Sitzung, die im aserbaidschanischen Fernsehen live übertragen werden soll, wurde einberaumt, nachdem der überwiegende Teil der Industriebetriebe in der vorletzten Woche in den Streik getreten war. Erst nachdem es am letzten Sonntag dann zu Gesprächen zwischen der noch nicht offiziell registrierten Volksfront und der Parteiführung kam, wurde die Arbeit wieder aufgenommen. Die wichtigste Forderung der Volksfront ist die Lösung des Konfliktes um Nagorno-Karabach. So wurde verlangt, dass der Oberste Sowjet von Aserbaidschan einen Antrag beim Obersten Sowjet in Moskau einbringt, den dort herrschenden Sonderstatus zu beenden und Nagorno-Karabach wieder unter die Souveränität Aserbaidschans zu stellen. Ob auf der heutigen Tagung der Oberste Sowjet so weit geht, ist zur Stunde nicht ersichtlich. Die Pravda schreibt, die Lage habe sich in Nagorno-Karabach so zugespitzt, dass selbst Medikamente nicht mehr in Städte wie Shusha gelangen. Aus Armenien war zu hören, dass durch den Konflikt Transporte für den Wiederaufbau ins Erdbebengebiet angeblich nicht durchgeführt werden könnten. Der Chef der Sonderverwaltung, die dem Obersten Sowjet in Moskau unmittelbar untersteht, Arkadi Wolski, beschrieb die Situation als so explosiv wie nie zuvor. Vor kurzem hatte er den Ausdruck bürgerkriegsähnliche Zustände benutzt. Außerdem wird sich der Oberste Sowjet Aserbaidschans mit Möglichkeiten einer weitgehenden wirtschaftlichen und politischen Selbstständigkeit der Republik beschäftigen und voraussichtlich auch die offizielle Zulassung der Volksfrontbewegung akzeptieren. Eine andere, auch gerade neu gegründete Volksfrontbewegung ist derweil scharf hier in Moskau kritisiert worden. So wirft das Parteiorgan Pravda der ukrainischen Bewegung für den Umbau Ruch genannt vor, auf ihrer Gründungsversammlung am letzten Wochenende Stimmung gegen die KPDSU gemacht zu haben. Einige Redner hätten sich für den Austritt aus der Union ausgesprochen, andere wiederum Parteimitglieder verunglimpft, indem sie mit unbegründeten Verleumdungen überschüttet wurden. Aus einer anderen Republik, aus Moldawien, kann indes immer noch nicht ein Ende aller Streiks gemeldet werden. Um gegen das kürzlich verabschiedete Sprachengesetz, das das Moldawische zur Amts-, das Russische aber zur Verkehrssprache macht, zu protestieren, haben seit Wochen vorwiegend russische Werktätige die Arbeit niedergelegt. Gestern hatte sich laut TASS Generalsekretär Gorbatschow persönlich eingeschaltet und die streikenden Eisenbahner zu einem Einlenken bewegt. So wurde in dem Eisenbahndepot in Benderi die Arbeit wieder aufgenommen, ob der Appell auch in den anderen Fabriken in der vorwiegend von Russen bewohnten Stadt Tiraspol Erfolg haben wird, ist noch nicht abzusehen. Gestern wurde mitgeteilt, dass die Abgeordneten von Benderi und Tiraspol sich in ihren Stadtsowjets dafür ausgesprochen haben, das Sprachengesetz auf dem Territorium ihrer Städte auszusetzen. Die Sowjetunion hat seit der Umgestaltung ihrer Außenpolitik auch wieder erkennbar Interesse an einer aktiven eigenen Rolle im Nahen Osten. Nicht mehr alles, was aus Moskau kommt, kann als anti-israelische Propaganda abgetan werden. Wenn Moskau jetzt etwa behauptet, Israel habe kürzlich eine ballistische Rakete mit einer Reichweite von 1300 Kilometer getestet, dann muss man fragen, ob daran nicht etwas Wahres sein könnte. An Glaubwürdigkeit gewinnt diese sowjetische Darstellung jedenfalls durch die Art des israelischen Dementis, Peter Philipp aus Jerusalem. Die Rakete, die Israel gestern in der Gegend von Jerusalem gestartet habe, sei vom Typ Jericho 2 gewesen, der nach unterschiedlichen ausländischen Berichten bereits seit mindestens 2 Jahren getestet und immer wieder weiter verbessert werde. Wie die sowjetische Nachrichtenagentur TASS gestern Abend aus militärischen Kreisen in Moskau zu berichten wusste, sind diese Entwicklungen bereits gut vorangeschritten. Denn die Rakete sei in 1300 Kilometer Entfernung im Mittelmeer heruntergekommen, nur 200 Kilometer vor der angeblich angestrebten Reichweite dieser eher geheimnisumwitterten Trägerrakete, über die man in Israel gar nichts, im Ausland aber immer wieder zu hören bekommt. Das letzte Mal war von der Jericho 2 vor fast genau einem Jahr zu hören gewesen, als Israel seinen ersten Satelliten ins All schoss. Den Transport besorgte nach Meinung internationaler Experten eine Jericho 2. Erst in den letzten Tagen war in Israel zu hören, dass der Start eines zweiten Satelliten bevorstehe. Es bleibt aber unklar, ob dieses Gerücht in irgendeiner Verbindung steht mit dem TASS-Bericht. Und es ist praktisch unmöglich, Klarheit zu schaffen, denn sämtliche ansprechbaren offiziellen Sprecher in Jerusalem und Tel Aviv scheinen sich auf dieselbe nichts, vielleicht aber auch vielsagende Formel geeinigt zu haben. Man wisse einfach nichts von der Sache. Kein Dementi, keine Weigerung, Auskunft zu geben, sondern die Behauptung, nicht informiert zu sein. Das färbt selbst auf Experten ab. Immerhin räumt Aaron Levran, Mitglied des Tel Aviver Jaffe-Zentrums für strategische Studien, ein, dass Israel ein berechtigtes Interesse an solchen Raketen haben könne. Der Nahe Osten habe sich in den letzten Jahren zu dem am dichtesten mit Raketen bestückten Gebiet der Welt entwickelt. Meist mit Hilfe von Drittweltländern wie Argentinien, Brasilien oder Nordkorea seien mindestens 5 arabische Staaten, Syrien, der Irak, Ägypten, Libyen und Saudi-Arabien, in den Besitz eigener Mittel- und Langstreckenraketen gelangt, die zum Teil bereits in diesen Ländern selbst weiterentwickelt wurden. Hierzu müsse auch noch der Iran hinzugezählt werden und, wenn all die Berichte zutreffen, auch Israel. Der Golfkrieg hat besonders offenbart, welche Bedeutung und welche Gefahren diese Raketen mit sich bringen. Iran und Irak haben ihre Raketen derart verbessert, dass sie über weite Strecken zielsicher bleiben. Sie haben aber auch demonstriert, dass es wenig Skrupel gibt, diese Raketen gegen zivile Ziele einzusetzen. Gepaart mit der Möglichkeit, C-Waffen auf solche zivile Ziele abzuschießen, für manchen Israeli eine erschreckende Vision. Von der Möglichkeit, auch Atombomben zu transportieren, ganz zu schweigen. Die Süddeutsche Zeitung bemerkt, der Versuch der SED, mit der Absage noch rasch die Schuld für das Nicht-Zustande-Kommen des Besuchs einer SPD-Delegation in der DDR der SPD zuzuschieben, vertuscht schon nichts mehr. Er wirkt nur noch als ein Zeichen der Hilflosigkeit. Jeder weiß, dass es nicht die Erklärung des SPD-Vorsitzenden Vogel und des Delegationsleiters Ehmke sind, die die Gespräche gegenstandslos gemacht haben. Die SED hat die Notbremse gezogen. Sie fürchtet, dass in der gegenwärtigen Situation die Anwesenheit der SPD-Abgeordneten Diskussionen auslösen und vielleicht Bewegungen anstoßen würde, die ihre Lage weiter erschweren. Slowenien will die Zuständigkeit des Bundes einschränken und sich grundsätzlich das Recht geben, aus dem jugoslawischen Staatsverband auszuscheiden. Die Ausrufung des Ausnahmezustands in der Republik und der Einsatz von Militär sollen von der ausdrücklichen Zustimmung des Landesparlaments abhängig sein. Krause. Bei der Sitzung zeichnet sich eine Konfrontation zwischen der von Moskau aus in Nagorno-Karabach installierten Sonderregierung und der Parteispitze von Aserbaidschan ab. So erklärte der aserbaidschanische Ministerpräsident Mutabilov, die militärische Präsenz der aus Moskau entsandten Truppen in Nagorno-Karabach hätte bisher keinerlei Erfolg gehabt und nicht zur Befriedigung der Situation beigetragen. Insgesamt sind bei den Unruhen der mehrheitlich von Armeniern bewohnten, aber in Aserbaidschan gelegenen Enklave in den letzten 1,5 Jahren mehr als 100 Menschen getötet worden. Auf mehreren Großkundgebungen in Baku und in anderen aserbaidschanischen Städten hatten Sprecher der bisher nicht registrierten Volksfront Aserbaidschans die Regierung aufgefordert, das Problem Nagorno-Karabach im Interesse der Nation zu lösen, was schlicht bedeutet, dass die Aserbaidschaner die von Moskau entzogene Souveränität über Nagorno-Karabach zurückerlangen wollen. Ministerpräsident Mutabilov, der Nagorno-Karabach in seiner Rede als ein ernsthaftes Hindernis bei der Umgestaltung bezeichnete, hat sich damit weitgehend den Forderungen der Volksfront angeschlossen. Dass Moskau diesen Antrag kaum befürworten wird, wurde gestern Abend im Fernsehen durch ein Interview des Leiters der in Nagorno-Karabach stationierten Sondertruppen Volski angedeutet. Volski, der von bürgerkriegsähnlichen Zuständen sprach, machte klar, dass die Situation in Nagorno-Karabach und an der aserbaidschanisch-armenischen Grenze auch den Verkehr in Armenien behindere. So war aus armenischen Kreisen zu hören, dass Baumaterial in dem von Erdbeben zerstörten Gebieten nicht ankomme. Volski wies auf die Notwendigkeit einer Lösung dieses bisher schwersten ethnischen Konfliktes hin. Doch die ist nicht in Sicht. Aus Jerewan wird gemeldet, dass auch dort in den letzten Tagen Demonstrationen stattfanden. Der Hurricane Hugo, der größte, den amerikanische Wetterbeobachter seit Jahren gesehen haben, bedroht die Antilleninseln Martinique, Puerto Rico und Dominique. Mit hoher Geschwindigkeit rückt er dieser Inselgruppe stündlich näher. Mehr von Armin Amler. Eindringliche Warnungen erreichten vor allem die Bevölkerung der kleinen Antillen. Doch auch die US-Jungferninseln und sogar Puerto Rico sind möglicherweise direkt bedroht. Doch das französische Guadeloupe hat bereits einen ersten Eindruck von seiner Kraft bekommen. Selbst die Einstufung als extrem ist allerdings möglicherweise noch nicht ausreichend. Nach den letzten Ergebnissen eines Erkundungsfluges der US-Luftwaffe sagen Meteorologen jetzt, Hugo könnte sich zu einem Sturm der Kategorie 5 entwickeln, mit möglicherweise katastrophalen Schäden, wie es heißt. Und sie erinnern sich an David, der 1979 mit ähnlicher Stärke über Dominica hereinbrach, vielleicht einer der am wenigsten entwickelten Inseln der Leewards, wo schreckliche Fluten von den Bergen her die Dörfer und kleineren Siedlungen verwüsteten. Hugo, der in der Nähe der Kapverde-Inseln an der afrikanischen Küste entstand, hat erhebliche Auswirkungen auf den Alltag der bedrohten Inselbewohner, die gerade gerade erfahren haben, dass die Gefahr noch um einiges größer ist als das, was David damals anrichtete. Der zuständige Meteorologe in Coral Gable sagte dazu. Wir werden von Anrufern bestürmt und die meisten Leute wollen leider mehr wissen, als ich ihnen im Augenblick sagen kann. In der Bundesrepublik wird die Diskussion darüber fortgesetzt, ob Reisen in die DDR und Gespräche mit dem Regime angebracht sind, in einer Situation, in der die DDR-Führung sich unfähig zeigt zu einer Lösung des Flüchtlingsproblems oder wenigstens zu einer Verringerung des kalten Klimas zwischen beiden deutschen Staaten beizutragen. Einen weiteren großen außenpolitischen Schritt, den das Land heute machte, wird man so leicht nicht zurücknehmen können. Nach 22 Jahren andauernder Unterbrechung haben Ungarn und Israel wieder diplomatische Beziehungen aufgenommen. Aus Budapest meldet sich Gábor Kiszely, der auch auf die aktuelle Situation der DDR-Flüchtlinge dort eingeht. Nach der heute erfolgten Wiederaufnahme der 1967 abgebrochenen diplomatischen Beziehungen zwischen Budapest und Tel Aviv ist Ungarn nach Rumänien das zweite Mitglied des Warschauer Paktes, dessen Verhältnis zu Israel als normalisiert gilt. In Kürze soll es auch zum Austausch von Botschaftern kommen. Dies hat Außenminister Moshe Ahrens mit seinem ungarischen Kollegen Gyula Horn vereinbart. Zwischen beiden Ländern wurde vor 2 Jahren in Bern eine Vereinbarung über die gegenseitige Errichtung von Interessenvertretungen getroffen und dies hat auch auf die Gestaltung der Wirtschaftsbeziehungen positiv ausgewirkt. Der endgültigen Normalisierung standen aber bis zuletzt einige Hindernisse im Wege. Zunächst einmal machte Israel die Anerkennung der ungarischen Juden als Nationalität zur Bedingung. Dies stieß am meisten bei den Betroffenen auf Ablehnung, zumal die überwiegende Mehrheit der Ungarn jüdischer Abstammung schon längst assimiliert ist und sich bedingungslos zur Kultur, Geschichte und zur Sprache des Landes bekennt. Selbst die wenigen orthodoxen Juden fühlen sich als Ungarn. Die Budapester Regierung sah sich also außerstande, diese Bedingung Tel Aviv zu erfüllen. Der Forderung, sich für die Judenverfolgung von 1944 zu entschuldigen, entsprach jedoch das Parlament noch in diesem Frühjahr. Auch die Ausreise sowjetischer Juden soll demnächst über Ungarn nach Israel ermöglicht werden. Hinzu kommt auch noch, dass Budapest gute Chancen sieht, in der Nahostkrise eine Vermittlerrolle zu spielen. Noch in diesem Frühjahr wurde die Budapester PLO-Mission auf den Rang einer Botschaft erhoben, und zwar nach einer vorherigen Beratung mit Regierungskreisen in Tel Aviv. Denn Ungarn liegt in erster Linie aus dem Grunde einiges daran, sich auch in diesem Gebiet zu profilieren, weil sie dadurch die Rolle zu schwächen hoffen, die Rumäniens Kondukator, der Menschenrechtsverletzer und Nationalstalinist Ceausescu seit Jahren als ein Friedensdiplomat in der Nahostpolitik zu spielen versucht. Des Weiteren wird die Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen auch die Verbesserung der ungarisch-amerikanischen Verhältnisse fördern. Inzwischen reißt der Strom der in Ungarn ankommenden DDR-Flüchtlinge nicht ab. Heute Mittag haben sich im vom Malteser Caritasdienst betreuten Sammellager von Budapest über 500 Ausreisewillige aufgehalten. Jene, die nicht direkt aus der DDR angereist gekommen sind, haben mehrheitlich die tschechoslowakisch-ungarische Grenze illegal überquert. Ihren Berichten zufolge sind die GSSR-Grenzbehörden dabei, ihre Südgrenze für DDR-Bürger dicht zu machen. Die wütenden Hetzkampagnen der Prager und Pressburger Massenmedien, die die ungarischen Reformen unter Beschuss genommen haben, deuten dies ebenfalls an. Ungeachtet dessen hat Außenminister Gyula Horn heute wiederholt erklärt, dass die Westgrenze des Landes für DDR-Bürger auch in Zukunft offen bleiben wird. Wir gehen nach Polen. Die Kommunistische Vereinigte Arbeiterpartei hat die Führung der Regierung an ein Mitglied der Opposition abgeben müssen. Eine Premiere im Ostblock. Dabei musste den polnischen Kommunisten seit langem klar sein, dass sie in der Bevölkerung jeden Kredit verspielt hatten. Nur einer radikal veränderten Arbeiterpartei dürften die Polen wieder die Hand zur Zusammenarbeit reichen. Heute tagte das Zentralkomitee der Kommunisten. Ob man sich nun ein neues Gewand zulegen will und worum es sonst noch ging, das weiß Reinhold Vetter in Warschau. Der neue polnische Außenhandelsminister Marcin Święcicki hat das schwedische Modell vor Augen, wenn es um die Politik der neuen Regierung geht. Sein wichtigstes Ziel sei es, so sagte er vor kurzem, in Polen zu einer Sozialdemokratie zu gelangen. In Schweden gäbe es einerseits Marktwirtschaft und Privateigentum, andererseits aber auch Verantwortungsbewusstsein auf sozialem Gebiet. Święcicki ist nicht nur Minister, sondern auch ZK-Sekretär, das heißt Mitglied der Parteiführung der PVAP. Seine Ansichten dürften in der heutigen ZK-Sitzung zur Debatte stehen. Ähnliche Auffassungen vertritt Slavomir Viatr, ebenfalls ZK-Sekretär und außerdem Mitglied der sogenannten Gruppe 8. Juli, die sich eben an diesem Tag als eine Art Opposition in der Partei etabliert hat. Mitglieder der Gruppe sind vor allem Wissenschaftler der Warschauer Universität. Sie wollen den Begriff Sozialismus neu definieren und schließen auch die Gründung einer neuen Partei nicht mehr aus. Eine andere Strömung in der PVAP bilden die vielen Mitglieder der offiziellen Gewerkschaften OPZZ. Sie lehnen wirtschaftliche Reformen weitgehend ab und haben bereits begonnen, sich als die eigentliche radikale Arbeiteropposition gegen die marktwirtschaftlich orientierte Politik der neuen Regierung zu stilisieren. Sie wollen dies in Zukunft ohne die PVAP tun, die sie nicht mehr als Interessenvertretung der Arbeiterschaft ansehen. Der Vorsitzende von OPZZ, Alfred Mjodowitsch, spielt sogar mit dem Gedanken, eine neue linke Partei nach traditionellen ideologischen Mustern zu gründen. Die Einheit der PVAP ist also dahin und man fragt sich natürlich, ob das Zentralkomitee bei seiner jetzigen Tagung überhaupt noch Chancen hat, eine gemeinsame Formel für die Zukunft zu finden. Abspaltungen dürften wohl nicht ganz zu vermeiden sein. Schon vor einigen Tagen hatte sich Parteichef Rakowski verständnisvoll über die Verbitterung und die Enttäuschung vieler Mitglieder geäußert. Man beklage, so sagte er, den Verlust der Macht in Staat und Gesellschaft. Rakowski sprach sich dafür aus, die Partei bei Wahrung der sozialistischen Identität in eine neue Organisation der polnischen Linken mit breiter politischer Basis umzuwandeln. Die Mitglieder müssten sich darüber klar werden, dass die alte Rolle der PVAP nicht wiederkehre. ZK-Sekretär Leszek Miller betonte in der heutigen Debatte, eine Umgestaltung sei notwendig, aber nicht so wörtlich auf den Trümmern der Partei. Es dürfe keine Wiedergeburt durch Selbstliquidierung geben. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die eingangs beschriebene Vorliebe führender PVAP-Funktionäre für die westliche Sozialdemokratie auch von Parlamentariern der Solidarität geteilt wird. Es hat sogar schon mehrfach informelle Kontakte gegeben. Allerdings dürfte es noch einige Zeit dauern, bis Mitglieder der PVAP und der Solidarität in einer neuen linken Partei zusammenarbeiten. Der Kampf gegen das Rauschgift ist eine der großen gemeinsamen Aufgaben des Westens im kommenden Jahrzehnt. Dabei geht es nicht nur um eine Eindämmung der Produktion, des Vertriebes und des Konsums. Auch der unrechtmäßige Bargeldstrom, der in undurchsichtigen Kanälen verschwindet, soll ausgetrocknet werden. Politiker und westdeutsche Landesfürsten gaben sich in Ost-Berlin die Klinke in die Hand. Shakehands mit Honecker standen hoch im Kurs bei den Regierenden hierzulande. Bis gestern. Heute sieht alles ganz anders aus. Heute sind die Manager der Teilung mit ihrem Latein am Ende. Auch den Sozialdemokraten fällt nichts mehr ein, nachdem die SED der SPD eine schallende Ohrfeige verpasste. Die Fluchtwelle über Ungarn hat vielen die Augen geöffnet, hat vor aller Welt demonstriert, dass der SED-Staat auch im 40. Jahr seiner Existenz immer noch auf tönenden Füßen steht. Und so ist sie denn aktueller denn je, die Frage, ob eine Deutschlandpolitik, die auf eine Stabilisierung dieser DDR hinausläuft, der Weisheit letzter Schluss ist. Während in Deutschland-West wieder verstärkt über die deutsche Frage diskutiert wird, üben sich manche in Deutschland-Ost in Sachen Abgrenzung. So sagte Weimar alle in diesem Jahr mit der Partnerstadt Trier geplanten Aktivitäten ab. Heiligenstadt ließ Husum wissen, dass man sich derzeit nicht in der Lage sehe, den bereits paraffierten Partnerschaftsvertrag zu ratifizieren. Wegen der zügellosen Hetze einiger Kräfte in der Bundesrepublik gegen die DDR, so die Begründung. Und die SED Erfurt gab der SPD Mainz einen Korb, wegen der verleumderischen Rede von SPD-Chef Vogel im Bundestag. Eine generelle Linie ist das anscheinend nicht, denn trotz der Frostperiode in den innerdeutschen Beziehungen wurden in diesen Tagen neue Partnerschaften vereinbart, bzw. ratifiziert. So zwischen Recklinghausen und Schmalkalden und zwischen Lehrte und Staßfurt. Einfach ist er nicht, der Brückenschlag von Deutschland nach Deutschland. Das zeigen erste Erfahrungen mit Städtepartnerschaften. Werner Wild berichtet. Mit der Partnerschaft zwischen Saarlouis und Eisenhüttenstadt begann im April 1986 eine neue, bürgernähere Ebene der deutsch-deutschen Kontakte. Nach über 40 Jahren, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, schlossen Städte aus beiden deutschen Staaten erstmals eine Vereinbarung mit dem Ziel des gegenseitigen Kennenlernens. Was anfänglich als saarländischer Sonderweg begann, erfuhr innerhalb kürzester Zeit eine kaum erwartete Dynamik. Vor 3 Jahren wollte die DDR nur wenige Städtepartnerschaften eingehen und sehen, wie sie sich entwickeln. Doch in der Zwischenzeit kam es bereits zu über 60 deutsch-deutschen Vereinbarungen. Weitere 800 bundesrepublikanische Kommunen würden gerne eine Partnerstadt im anderen deutschen Staat finden. Doch die Entscheidungsgewalt liegt in Ost-Berlin, nicht bei den DDR-Städten. Diese Kompetenzverteilung hat auch Einfluss auf bestehende Partnerschaften. Beispiel Erlangen und Jena. Erlangens Kulturreferent Wolf-Peter Schnetz hat erfahren, dass die Städte der DDR mit anderen Kompetenzen in das Staatsgefüge eingepasst sind als die der Bundesrepublik. Während unsere Städte einen sehr großen Freiraum haben, vor allem im kulturellen Bereich, sieht es in der DDR anders aus. Hier müssen Abstimmungen mit den Staatsvorgaben getroffen werden. Und deshalb ist es von der anderen Seite her eine jener Vorgaben, dass eben Verträge gleichlautend abgeschlossen werden. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten und Zuständigkeiten wollen beide Städte einen Beitrag zur Friedenssicherung, zur Abrüstung und zur Entspannung leisten. So steht es in der Vereinbarung zwischen Erlangen und Jena. Gleichlautende oder ähnliche Formulierungen finden sich in allen Partnerschaftsverträgen. Diese Passage ist ein entscheidender Punkt für die Regierung der DDR. Für Jenas Oberbürgermeister Hans Spahn stehen denn auch die sogenannten Friedensseminare im Mittelpunkt der Begegnungen. Das Wort Friedensseminar ist heute jeweils ausgestaltet mit einer ganz konkreten Thematik. Inzwischen haben sich zu dieser Frage geäußert Ärzte und Wissenschaftler, Literaten, Publizisten, Arbeitnehmer bei Ihnen und Arbeiter von uns aus verschiedenen Betrieben und Einrichtungen, mit einer ganz unterschiedlichen Problemsicht. Beim Thema Frieden bleibt es nicht. Die Partnerstädte Erlangen und Jena sprechen auch über ursprünglich kommunale Themen. Wie Städtebau, Architektur und Verkehrslösung gibt da viele interessante Projekte in unserer Partnerstadt in Erlangen, über die wir nicht nur nachdenken. Andere Felder der Kommunalwirtschaft, wie zum Beispiel des Umweltschutzes, der Landeskultur, gibt es auch viele Interessenten auf Erlanger Seite. Noch haben die Partnerschaften mit DDR-Städten einen offiziell politischen Charakter. Kritiker sprechen dann auch von einem Rathaustourismus, den die Partnerschaften in Gang gebracht hätten. In diesem Jahr kommen im Rahmen des vereinbarten Programms 45 Jenenser nach Erlangen und 95 Bürger der Fränkischen Universitätsstadt besuchen ihre Partnerstadt in Thüringen. Für den viel zitierten Normalbürger kaum eine Chance, in diesem Rahmen die Partnerstadt kennenzulernen. Für Erlangens Bürgermeisterin Ursula Rechtenbacher ist dies in erster Linie ein organisatorisches Problem. Wenn ich sagen würde, ein Aufruf in die Zeitung, wer will mit nach Jena fahren, dann hätte ich Hunderte, die mitfahren wollten. Und das schaffen weder wir organisatorisch noch unsere Gastgeber dann. Deshalb ist es auch von vornherein bei jeder einzelnen Aktion oder bei jedem Punkt des Programmes personell begrenzt. Zu den Meldungen vom Wochenende über Aktivitäten der Sicherheitsorgane der DDR und der GSSR gegen Reisende in Richtung Ungarn hüllten sich die Ostberliner Behörden bislang in absolutes Stillschweigen. In den Zeitungen fand sich dazu erwartungsgemäß keine Zeile, aber es gab im Lauf des Tages auch keinerlei Stellungnahme von offizieller Seite. Eine Anfrage des ARD-Studios an das DDR-Außenministerium, ob sich an dem bisherigen Verfahren etwas geändert habe, blieb bis zum Nachmittag ohne Antwort. Damit sind die Erfahrungsberichte von DDR-Bürgern, wonach bereits ausgestellte Reiseunterlagen wieder zurückgefordert oder Reisende aus den Zügen geholt werden, zunächst offiziell nicht bestätigt, allerdings auch nicht bestritten worden. Deshalb ist nicht mehr klar, ob die Ende August veröffentlichte Erklärung der amtlichen Nachrichtenagentur ADN weiterhin Gültigkeit hat. Damals hatte die DDR-Agentur das in einer bundesdeutschen Zeitung veröffentlichte Gerücht über bevorstehende Reisebeschränkungen für Ungarn zum 1. September entschieden zurückgewiesen. Der stellvertretende Sprecher des Ostberliner Außenministeriums, Dennis Ruh, war mit den Worten zitiert worden, dieses Gerücht entbehre jeder Grundlage und sei von A bis Z erfunden. Zusätzlich hatte der DDR-Sprecher damals bekräftigt, dass auf der Grundlage der geltenden Bestimmungen die bisherige Praxis unverändert bestehen bleibe. Er hatte zudem von einer Irreführung der Öffentlichkeit durch solche Falschmeldungen gesprochen, mit denen das internationale Klima vergiftet werden solle. Zu gleichartigen, markanten Formulierungen hat sich das Ostberliner Außenministerium in der jetzigen Situation bislang nicht bereit gefunden, sodass der Eindruck entsteht, als habe sich die DDR zum Wochenende in Verbindung mit den tschechoslowakischen Sicherheitsorganen tatsächlich zu einer spürbaren Drosselung des Reiseverkehrs nach Ungarn entschlossen. Möglicherweise gab den Anstoß dafür die Erklärung des ungarischen Ministerpräsidenten Nemeth, dass sein Land die Grenze zu Österreich in keinem Fall wieder schließen wolle. Dies hat der SED möglicherweise die Notwendigkeit zum Handeln unausweichlich erscheinen lassen. Noch in der vergangenen Woche hatte demgegenüber der Gewerkschaftsvorsitzende Harry Tisch, zugleich Mitglied des SED-Politbüros, die Möglichkeit von Änderungen im Reiseverkehr mit Ungarn zurückgewiesen. Es gebe keine anderen Entscheidungen, als was gegenwärtig praktiziert werde, hatte Tisch erklärt. Dass sich das Klima zwischen Ost-Berlin und Budapest zum Wochenbeginn weiter verschlechtert hat, lässt auch eine anzügliche Meldung von ADN aus Budapest erkennen.